egal, wie sie uns nennen. Nur weil wir uns zu unserem Volk bekennen. Es ist uns scheißegal, wie oft sie uns zusammenschlagen. Dafür, dass wir den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Es ist uns scheißegal, wie sehr sie uns hassen. Weil wir uns nicht zu Kriechern umerziehen lassen. Es ist uns scheißegal, wie sie gegen uns hetzen. Und wie sie dabei ihre eigenen Gesetze verletzen. Ja, es dauert nicht mehr lange. Und dann wird es passieren, dass auch die Allerfriedlichsten vor Wut mal explodieren. Dass auch die Allerdümmsten endlich die Wahrheit kapieren. Und auch die Ängstlichsten bereit sind, alles zu riskieren. Über uns schreiben und wie sie dabei schamlos lügen und übertreiben. Es ist uns scheißegal, was für Beschlüsse sie fassen, weil wir uns nicht für dumm verkaufen lassen. Es ist uns scheißegal, wie viele sie noch einsperren, die zu stolz sind, um zu knien vor den hohen Herren. Es ist uns scheißegal, was sie uns alles unterstellen, was gekaufte Richter über uns für Urteile fällen. Ja, es dauert nicht mehr lange und dann wird es passieren, dass auch die Allerfriedlichsten vor Wut mal explodieren. Noch halten sie uns klein mit Terror, Lügen und Gewalt. Doch ich weiß, in Millionen Taschen ist längst die Faust geballt. Es ist uns scheißegal, wie sie uns ausspionieren und uns täglich überwachen und kontrollieren. Es ist uns scheißegal, wie sie versuchen uns zu spalten. Dadurch werden wir nur noch fester zusammenhalten. Es ist uns scheißegal, was sie im Fernsehen erklären. Immer werden wir uns gegen ihre Lügen wehren. Merkt euch das endlich ein für alle Mal. Euer Terror, eure Hände sind uns scheißegal. Wird es passieren, dass auch die Allerfriedlichsten vor Wut mal explodieren. Dass auch die Allerdümmsten endlich die Wahrheit kapieren. Und auch die Ängstlichsten bereit sind, alles zu riskieren. Jahrelang unterdrückte Schreie brechen sich dann wahr. Und für ein totgeglaubtes Volk fängt eine Zeit der Hoffnung an. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Dann kommt die neue Zeit. Für die Freiheit, für die Wahrheit und für Gerechtigkeit.